Alle beteiligten Personen in einem Krimi unterliegen einer 7-Tage-24-Stunden-Arbeitswoche. Für anderes bleibt keine Zeit, da alle in ihren Arbeitsanforderungen verhaftet sind. Mit freundlichen Grüßen, eure Tarifautonomie.